Der Titel heißt Mordsgeschäft und handelt von der deutschen Rüstungspolitik, der Beihilfe und ihrer Mittäter. Vor 30 Jahren suchte die Industriegewerkschaft Metall für ihre Liederwerkstatt zur 35-Stunden-Woche Songs, die geschichtliche, betriebliche, gesellschaftliche, persönliche und gewerkschaftliche Aspekte der 35-Stunden-Woche behandeln. Horst Hohmeier schrieb sein 35 Stunden sind genug Lied der deutschen Rüstungsarbeiter und schickte es ein. Die Antwort kam leicht verspätet im Frühjahr 2014. Der Leiter des Arbeitskreises Wehrtechnik der IG Metall organisierte einen Protest der Betriebsräte von mehr als 20 deutschen Rüstungsfirmen bei Sigmar Gabriel, ihrem Genossen Wirtschaftsminister, weil der ein bisschen so tut, als wolle er die deutschen Rüstungsexporte ein bisschen begrenzen. Für viele Unternehmer schrieben die Räte der Rüstungsbetriebe, sei es 5 vor 12, die Regierung habe dafür zu sorgen, dass die 200.000 Arbeitsplätze dieses Gewerbes erhalten blieben. Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD im Bundestag gab den Kollegen und ihren Aktionären Feuerschutz gegen den Verlust von Ingenieurskompetenzen und Fertigungskapazitäten in Schlüsselbranchen der Wehrtechnik. Wovon redet der Mann? Was er Kompetenzen und Kapazitäten nennt, sind die Fähigkeit und der Wille, immer mehr und immer wirkungsvollere Geräte zur Tötung von Menschen herzustellen und an Täter in aller Welt zu verkaufen. Schon zu rot-grüner Regierungszeit ist Deutschland auf den 3. Platz der Exporteure von Mordwerkzeug vorgerückt. Zu den 8 größten Importeuren deutscher Wehrtechnik gehören Indonesien, Saudi-Arabien, Algerien, Indien, Brasilien, Pakistan. Das sind die offiziellen Angaben. Was sie nicht verraten, sind die vielen illegalen Ausfuhren, wie die der Firma Sig Sauer nach Kolumbien oder Kasachstan, und die Nutzung legaler Adressen als Poste Restante beim Verkauf an Illegale. Nicht zu reden vom Besitzerwechsel in Kriegen, nur ein Exempel. Die Hubschraubertanks, alle Artilleriegeschütze und gepanzerten Geländewagen im Wert von etwa 25 Milliarden, mit denen die USA den Irak aufgerüstet haben, gehen gerade in die Hände der Dschihadisten über. Es gibt so gut wie keine Gewalttat auf der Welt, von den Schüssen auf den Nebenbuhler bis zum Völkermord, bei der nicht neben Produkten aus den USA und Russland auch Waffen von EADS, Rheinmetall, ThyssenKrupp, Krauss, Maffei, Wegmann, Diehl, Heckler und Koch benutzt werden. Das ist die Basis dieses Mordsgeschäfts. In den Auftragsbüchern von Rheinmetall, dem größten deutschen Rüstungskonzern, stehen zurzeit Panzer, Waffen, Munition, Raketen und Schutzanzüge für 3,3 Milliarden Euro. 72% davon sind für den Export bestimmt. Zuletzt hat die Firma für 2,7 Milliarden eine komplette Panzerfabrik an Algerien verkauft. Panzer sind Bürgerkriegsgerät. Für reguläre Armeen, die auch über panzerbrechende Waffen verfügen, sind sie zu leichte Beute. Was sogar in Bürgerkriegen droht, wenn man die Feinde nicht rechtzeitig überfährt, war 1989 auf dem Platz des Himmlischen Friedens zu sehen, wo so gut wie unbewaffnete Studenten auf Panzer sprangen, Benzin in die Luken gossen, es ansteckten und die Besatzungen rösteten. Jeder weiß also, in welchem Bürgerkrieg man die deutsch-algerischen Panzer rollen sehen wird. Doch die deutsche Rüstungsindustrie, heißt es in der Welt, hat nun mal die MENA-Region, Akronym für Middle East and North Africa, entdeckt. In Algerien und den Vereinigten Arabischen Emiraten steigen die Rüstungsetats zweistellig. Zusammen mit Krauss, Maffei, Wegmann bietet Rheinmetall dort den neuen Schützenpanzer Puma an. ThyssenKrupp liefert 2 Fregatten, wofür die Bundesregierung eine Bürgschaft von 2,13 Milliarden gewährt. Seit 2000 Jahren verkaufen die Herrschenden jeden Krieg der eigenen als Selbstverteidigung. Si vis pacem para bellum. Willst du Frieden, rüste dich für den Krieg, heißt die Parole, deren Latein sie zur klassisch-moralischen erhebt. Die Werbeagentur Jung von Matt hätte keine schönere erfinden können. Was sie meint, spricht ein Wiener in den letzten Tagen der Menschheit. Sind wir doch umgerungen von lauter Feinden. Wir führen einen heiligen Verteilungskrieg, führen wir. Das war vor 100 Jahren in dem Weltkrieg, dem die deutsche Waffen- und Munitionsfabriken AG ihr MG-14 Parabellum gewidmet hatte. 50 Jahre früher hatte die Waffenschmiede Colt das Civis Pacem in den Namen ihres großkalibrigen Sechsschüssers übersetzt, Peacemaker. Als sogar Springer die Beschaffung von unbemannten bewaffneten Flugkörpern aus ethischen und völkerrechtlichen Gründen umstritten schien, hatte Kriegsministerin von der Leyen ihr Lügenmäulchen geschürzt. Von Killerdrohnen könne keine Rede sein. Es geht um den Schutz der entsandten Soldaten. Wodurch? Durch das Killen der Nichteigenen. Mit Drohnen bewaffnet hätte der Oberst Klein für den Mord an 100 Afghanen keine Amis rufen müssen. Nie vergessen Gauck, Steinmeier und die anderen Kriegstreiber die Bedingung, dass der Einsatz deutscher Soldaten in deutschem Interesse sei, wenn er den freien Zugang zu Rohstoffen und Märkten sichere. Der Diskurs über die Rüstungsindustrie nimmt seit je einen etwas anderen Weg. Zitat: Die Krux liegt, wie in vielen anderen Problemen der Politik, darin, dass gleichzeitig unterschiedliche und sogar auch gegensätzliche Urteile und Lösungen durchaus moralisch gerechtfertigt sein können. Ein Beispiel dafür unsere Politik restriktiver Rüstungsexporte, die den genauso gerechtfertigten Vorstellungen der Beschäftigungspolitik entgegensteht. Solche Abwägungen liegen mit Sicherheit in dem Rahmen, den der kategorische Imperativ zieht. Und dennoch kann man zu verschiedenen Ergebnissen kommen und sich leidenschaftlich die Köpfe darüber einschlagen. Zitat Ende. Was für eine Metapher. Ihr Autor, der das Recht auf Lohnarbeit für den fremden Tod dem Recht auf Leben gleichsetzt, heißt Helmut Schmidt. Vielleicht hatte Kant den kategorischen Imperativ doch etwas anders gemeint als sein Schüler, und es nicht dulce et decorum, süß und ehrenvoll gefunden, als Bewohner eines fernen Landes für den Auftragseingang von ThyssenKrupp und Krauss-Maffei zu sterben. Forscher vom Institute for Health Metrics and Evaluation in Seattle, Washington, haben nachgewiesen, dass die Kriege der letzten 50 Jahre dreimal so viele Opfer gekostet haben, wie offiziell genannt. Zwischen 1955 und 2002 wurden rund 5,4 Millionen Menschen getötet. Sie wurden weder erdrosselt, noch erschlagen, noch niedergestochen, sondern mit den wehrtechnischen Produkten ehrbarer deutscher und anderer Hersteller umgebracht. Mörder ist, wer aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet, sagt das deutsche Strafgesetzbuch. Alle, die denken wie Schmidt und danach handeln, Unternehmer, Betriebsräte, Abgeordnete, Minister und Ministerinnen, Kanzler, Kanzlerin, erfüllen mindestens die Merkmale der Habgier und der gemeingefährlichen Mittel, kommt Patriotismus dazu, auch das eines niedrigen Beweggrunds. Das Strafgesetz kennt die Täter, die Mittäterschaft und die Beihilfe. In Verfahren gegen Mitglieder der RAF hat die Justiz gezeigt, dass auch ein vom Tatort Abwesender als Mittäter verurteilt werden kann und die Beschaffung von Waffen eine Beihilfe ist. Lasst uns nicht kleinlicher sein als deutsche Richter, wenn die Herren und Damen in ihren weißen Hemden und bunten Kostümen auf